Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 14. Als sie in Martha Gudes Stube gekommen waren, setzte sich Nagel ans Fenster, wo er schon vorher gesessen hatte und wo der Rock immer noch hing. Während Martha das Geld hervorsuchte, sagte er noch nichts. Erst als sie fertig war und ihm die Handvoll kleiner Scheine gab, einige abgenützte und verblichene 10-Kronenscheine, die noch warm waren von ihrer Brust und die sie in ihrer Ehrlichkeit nicht einmal die Nacht über bei sich haben wollte, sprach er mit ihr und bat sie, das Geld zu behalten. Jetzt aber schien sie wieder, wie schon früher einmal, Verdacht gegen seine Absichten zu schöpfen. Sie sah ihn unsicher an und sagte, »Nein, ich verstehe Sie nicht.« Er erhob sich heftig. »Ich aber verstehe Sie ausgezeichnet«, antwortete er. »Deshalb stehe ich jetzt auf und gehe zur Tür. Sind Sie dann beruhigt?« »Ja, nein, Sie soll nicht bei der Tür stehen.« Und wirklich streckte sie beide Arme aus, um ihn zurückzudrängen. Das seltsame Mädchen war zu sehr besorgt, irgendjemand zu kränken. »Ich habe eine Bitte an Sie«, sagte Nagel dann. Aber er setzte sich nicht. »Sie könnten mir eine große Freude bereiten, wenn Sie wollten. Ja, und ich werde es Ihnen sicherlich auf die eine oder andere Weise danken. Ich wollte Sie bitten, am Donnerstagabend zu dem Bazar zu kommen. Wollen Sie mir das Vergnügen machen? Das wird Sie zerstreuen. Es sind viele Menschen da, viel Licht, Musik, lebende Bilder. Sie werden es nicht bereuen.« »Sie lachen? Warum lachen Sie? Gott, was haben Sie für weiße Zähne, Menschenkind?« »Ich kann doch nirgends hingehen«, antwortete sie. »Wie konnten Sie annehmen, dass ich dorthin gehen kann? Und warum soll ich es tun? Warum wollen Sie das?« Er erklärte ihr das Ganze offen und ehrlich. Es sei ein Einfall von ihm. Er habe schon lange daran gedacht. Schon vor ein paar Wochen sei der Gedanke in ihm aufgestiegen. Aber bis zu diesem Augenblick habe er es wieder vergessen. Sie solle nur hinkommen, solle mit dabei sein. Er möchte sie dort sehen. Wenn sie es wünsche, würde er nicht einmal mit ihr reden, sie also in keiner Weise plagen. Das sei nicht seine Absicht. Es würde ihn nur freuen, sie einmal mit anderen zusammenzusehen, sie lachen zu hören, sie richtig jung zu sehen. Sie müssen es wirklich tun. Er sah sie an. Wie weiß war ihr Haar und wie dunkel ihre Augen. Mit einer Hand zupfte sie an den Knöpfen ihres Leibchens, und diese Hand, eine schwache, langfingerige Hand, hatte eine graue Farbe, sie war vielleicht auch nicht ganz rein, aber sie machte einen merkwürdig keuschen Eindruck. Über die Handgelenke liefen zwei blaue Adern. »Tja«, sagte sie, »das könne vielleicht hübsch werden, aber sie habe nicht einmal ein Kleid zu einem solchen Abend.« Er unterbrach sie. Es sei noch 3 Arbeitstage bis dahin, bis Donnerstag, könne man sich noch beschaffen, was nötig sei. Es sei genug Zeit. Abgemacht. Und zögernd gab sie schließlich nach. »Man dürfe sich auch nicht ganz vergraben«, sagte er. »Davon hätte man nur selbst den Schaden. Und außerdem mit ihren Augen, ihren Zähnen. Nein, es sei eine Sünde. Und die Scheine dort auf dem Tisch sollten für das Kleid sein. Doch, doch, kein Sträuben. Umso mehr, als es sein Einfall sei und es sie Überwindung gekostet habe, sich zu fügen.« Er wünschte ihr gute Nacht, wie gewöhnlich, kurz und bündig, ohne ihr auch nur den leisesten Grund zur Unruhe zu geben. Aber als sie ihm in den Gang hinausgefolgt war, reichte sie ihm noch einmal die Hand und dankte, weil er sie zu diesem Bazar eingeladen habe. Das sei ihr seit vielen, vielen Jahren nicht mehr geschehen. Sie sei so etwas gar nicht mehr gewöhnt. Ja, sie würde sich schon gut benehmen. Das große Kind. Sie versprach sogar, sich gut zu benehmen, obwohl er sie nicht darum gebeten hatte. Der Donnerstag kam, es regnete ein wenig. Aber am Abend wurde der Bazar trotzdem mit voller Musik und unter größtem Andrang eröffnet. Die ganze Stadt war gekommen, sogar vom Land waren die Leute hergereist, um an diesem seltenen Vergnügen teilzunehmen. Als Johann Nagel gegen 9 Uhr in den Festsaal trat, war das Haus voll. Er suchte sich in der Nähe der Tür einen Platz, blieb dort einige Minuten stehen und hörte einer Rede zu. Er war bleich und hatte wie immer seinen gelben Anzug an. Aber die Binde an der Hand hatte er abgenommen, die beiden Wunden waren fast geheilt. Oben bei der Tribüne sah er Dr. Stenersen und Frau. Ein wenig rechts von ihnen stand auch Minute zusammen mit den übrigen Mitwirkenden in den lebenden Bildern. Aber Dagny war nicht dort. Die Hitze von den Kerzen und all diese zusammengepferchten Menschen vertrieben ihn bald aus dem Saal. In der Tür traf er den bevollmächtigten Reinert, den er grüßte, von dem er aber kaum ein kleines Nicken zur Antwort erhielt. Auf dem Gang blieb er stehen. Da entdeckte er etwas, das seine Neugierde erregte und noch lange Zeit später seine Gedanken beschäftigte. Links von ihm steht die Tür zu einem Nebenzimmer offen, in dem das Publikum die Überkleider abgelegt hat. Und im Lampenlicht erkennt er deutlich Dagny Kieland, die dort steht und an seinem Mantel, den er an einen Haken gehängt hat, herumtastet. Er irrte sich nicht. Es gab sonst niemand in der Stadt, der einen so gelben Frühjahrsmantel besaß. Es war wirklich sein Mantel. Außerdem erinnerte er sich genau, wo er ihn hingehängt hatte. Sie tat sonst nichts. Sie schien etwas zu suchen und benützte gleichzeitig die Gelegenheit, mit der Hand immer wieder über seinen Mantel zu streichen. Sofort wandte er sich ab, um sie nicht zu überraschen. Dieses kleine Ereignis versetzte ihn augenblicklich in Unruhe. Wonach suchte sie? Und was hatte sie mit seinem Mantel zu schaffen? Die ganze Zeit dachte er darüber nach. Gott weiß, vielleicht hatte sie untersuchen wollen, ob er eine Schusswaffe in der Tasche habe. Sie hielt ihn wohl in seiner Verrücktheit zu allem fähig. Aber nehmen wir an, sie habe ihm einen Brief zugesteckt. Er brachte es wirklich fertig, sich auch diese glatte Unmöglichkeit auszudenken. Nein, nein, sicher hatte sie nur nach ihrem Umhang gesucht. Das Ganze war ein Zufall. Wie konnte er so hoffnungslose Einbildungen hegen? Als er jedoch ein wenig später sah, wie Dagny sich den Weg in den Saal hineinbahnte, ging er sofort hinaus und durchsuchte klopfenden Herzens seine Manteltaschen. Kein Brief war da, nichts, nur seine eigenen Handschuhe und das Taschentuch. Im Saal brach ein Klatschen los. Die Eröffnungsrede des Stadtvogtes war zu Ende. Und jetzt strömte das Publikum in die Gänge hinaus, in die Seitenzimmer, in allerlei luftige Räume, wo man sich an den Wänden niederließ und Erfrischungen zu sich nahm. Als Servierfräuleins gekleidet, mit weißer Schürze und Serviette unter dem Arm, liefen mehrere junge Damen der Stadt umher und bedienten die Gäste. Nagel suchte Dagny. Sie war nirgends zu sehen. Er begrüßte Fräulein Andresen, die ebenfalls eine weiße Schürze trug, bat um Wein und sie brachte ihm Champagner. Verdutzt sah er sie an. »Sie trinken ja doch nichts anderes«, sagte sie lächelnd. Diese kleine, boshafte Aufmerksamkeit machte ihn aber doch lebhafter, als er vorher gewesen war. Er bat sie, ein Glas mitzutrinken, und sie setzte sich wirklich sofort hin, obwohl sie es höchst eilig hatte. Er dankte ihr für ihre Liebenswürdigkeit, machte ihr ein Kompliment über ihre Tracht, war entzückt über eine alte Filigranbrosche, die sie in ihrem Halstuch trug. Sie nahm sich gut aus, das lange, aristokratische Gesicht mit der großen Nase war sehr fein, beinahe krankhaft fein. Sie sprach mit beherrschter Ruhe. Man hatte in ihrer Gesellschaft ein Gefühl der Sicherheit. Als sie sich erhob, sagte er, »Es wird heute Abend jemand hier sein, dem ich so gern eine kleine Aufmerksamkeit erweisen möchte. Fräulein Gude, Martha Gude, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Ich hörte, sie sei hergekommen. Ich kann nicht sagen, wie gern ich sie auf irgendeine Weise erfreuen möchte. Sie ist so einsam. Minute hat mir einiges von ihr erzählt. Glauben Sie wohl, gnädiges Fräulein, dass ich Sie bitten dürfte, sich zu uns zu setzen? Ja, natürlich nur, wenn Sie selbst nichts dagegen haben. Nein, weit entfernt, antwortet Fräulein Andresen. Ich werde Sie mit Vergnügen gleich jetzt holen. Ich weiß, wo Sie sitzt. Aber kommen Sie auch selbst wieder zurück? Ja, danke. Während Nagel nun da sitzt und wartet, kommen der bevollmächtigte Reinert, der Adjunkt und Dagny herein. Nagel steht auf und grüßt. Dagny war bleich, trotz der Hitze. Sie hatte ein gelbliches Kleid mit kurzen Ärmeln an und um den Hals eine dicke Goldkette, die zu schwer und äußerst unkleidsam war. Einen Augenblick blieb Dagny an der Tür stehen. Sie hielt ihr eine Hand auf dem Rücken und tastete an ihrem Zopf herum. Nagel ging zu ihr hin. Mit wenigen leidenschaftlichen Worten bat er sie, ihm seine Vergehen vom Freitag zu verzeihen. Es sollten die letzten, die allerletzten gewesen sein. Er sprach leise, sagte die Worte, die gesagt werden mussten, und hielt inne. Sie hörte ihm zu, sah ihn sogar an, und als er fertig war, erwiderte sie: »Ich weiß beinahe nicht mehr, wovon Sie sprechen. Ich habe es vergessen. Ich will es vergessen.« Damit ging sie. Sie hatte ihn sehr gleichgültig angesehen. Überall hörte man das Summen der Menschen, das Klirren von Tassen und Gläsern, das Knallen von Korken, Gelächter, Rufe und vom Saal die Blechmusikkapelle, die so schrecklich schlecht blies. Als Fräulein Andresen und Martha hereinkamen, folgte auch Minute mit. Sie setzten sich alle an Nagels Tisch und blieben dort eine Viertelstunde lang sitzen. Hier und da bediente Fräulein Andresen die Leute, die nach Kaffee riefen. Schließlich blieb sie ganz fort, sie wurde zu sehr in Anspruch genommen. Jetzt folgten die verschiedenen Nummern des Programms. Ein Quartettsang, der Student Öyen deklamierte mit starker Stimme ein eigenes Gedicht, zwei Damen spielten Klavier und der Organist gab sein erstes Violinsolo. Dagny saß beständig mit den beiden Herren zusammen. Schließlich kam ein Bote zu Minute. Er musste Verschiedenes besorgen. Mehr Gläser, mehr Tassen, mehr belegte Brote sollten herbeigeschafft werden. Alles war zu knapp für diese Menschenmasse einer Kleinstadt, berechnet worden. Als Nagel mit Martha allein blieb, stand auch sie auf und wollte gehen. Sie könne nicht allein hier sitzen bleiben. Sie habe gesehen, wie der Bevollmächtigte schon seine Bemerkungen gemacht und Fräulein Kieland darüber gelacht habe. Es wäre am besten, sie ginge. Aber Nagel überredete sie, auf jeden Fall noch ein kleines Glas zu trinken. Martha war in Schwarz. Das neue Kleid saß hübsch, aber es stand ihr nicht. Es machte das sonderbar aussehende Mädchen älter und stach gegen ihr weißes Haar zu sehr ab. Nur die Augen glühten stark, und wenn sie lachte, wurde dieses feurige Antlitz ganz lebendig. Er fragte: »Gefällt es Ihnen hier nun auch? Geht es Ihnen heute Abend gut?« »Ja, danke«, antwortete sie, »es geht mir gut.« Er unterhielt sich unaufhörlich mit ihr, passte sich ihr an, erzählte ihr eine Geschichte, über die sie sehr lachen musste, schilderte, wie er in den Besitz einer seiner teuersten Kuhglocken gekommen war, einer Kostbarkeit, einer unschätzbaren Antiquität. Es war der Name einer Kuh eingraviert. Die Kuh hieß noch dazu Öyestein, sodass sie also bestimmt ein Stier gewesen sein musste. Hier begann sie auf einmal zu lachen. Sie vergaß sich selbst, vergaß, wo sie war, schüttelte den Kopf und lachte wie ein Kind über diesen armseligen Scherz. Sie strahlte geradezu. »Denken Sie«, sagte er, »ich glaube, Minute war eifersüchtig.« »Nein«, erwiderte sie zögernd. »Ich bekam aber diesen Eindruck. Im Übrigen will ich ja auch am liebsten allein mit Ihnen hier sitzen. Es ist hübsch, Sie lachen zu hören.« Sie antwortete nicht, sah nur nieder, und sie sprachen weiter. Er saß die ganze Zeit so, dass er zu Dagnys Tisch hinsehen konnte. Einige Minuten vergingen. Fräulein Andresen kam für einen Augenblick zurück, sprach ein paar Worte, trank aus ihrem Glas und ging wieder. Jetzt verließ Dagny plötzlich ihren Platz und kam an Nagels Tisch. »Wie lustig Sie hier sind«, sagte sie, und ihre Stimme bebte ein wenig. »Guten Abend, Martha. Worüber wird denn hier so gelacht?« »Wir unterhielten uns großartig«, antwortete Nagel. »Ich schwätze drauf los, und Fräulein Gude ist so nachsichtig mit mir und lacht immer. Dürfen wir Ihnen vielleicht ein Glas Sekt anbieten?« Dagny setzte sich. Ein ungewöhnlich starker Beifallssturm im Saal gab Martha Anlass, aufzustehen und zu sehen, was da vorging. Sie entfernte sich immer weiter. Schließlich rief sie zurück: »Ein Zauberkünstler ist da, das muss ich sehen.« Dann ging sie. Pause. »Sie haben Ihre Gesellschaft verlassen«, sagte Nagel. Und er hätte mehr gesagt, wenn Dagny ihn nicht sofort unterbrochen hätte. »Und Ihre Gesellschaft hat Sie verlassen.« »Sie kommt schon wieder zurück.« »Sieht Fräulein Gude nicht merkwürdig aus? Heute Abend ist sie froh wie ein Kind.« Dagny antwortete nichts darauf. Sie fragte: »Sie waren eine Zeit lang fort?« »Ja.« Pause. »Finden Sie es heute Abend hier wirklich so nett?« »Ich?« »Ich weiß gar nicht einmal, was vorgeht«, erwiderte er. »Ich bin nicht hierher gekommen, um mich zu unterhalten.« »Und wozu sind Sie dann hierher gekommen?« um sie wiedersehen zu können, natürlich. Natürlich nur aus der Entfernung, stumm. Ach, und zu diesem Zweck nehmen Sie eine Dame mit? Das verstand er nicht. Er sah sie an und dachte nach. Ach, meinen Sie Fräulein Gude? Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Man hat mir so viel von ihr erzählt. Jahr für Jahr sitzt sie allein zu Hause, ganz und gar freudlos. Ich habe sie nicht mitgebracht. Ich wollte sie hier nur ein wenig unterhalten, damit sie sich nicht langweilen sollte, das ist alles. Fräulein Andresen holte sie an unseren Tisch. Sie glauben doch wohl nicht. Sie bilden sich doch wohl nicht ein, ich sei eifersüchtig, oder? Sie irren sich. Ja, ich erinnere mich, was Sie von einem verrückten Mann erzählten, der in 24 Wagen fuhr, der Mann stotterte, wie Sie sagten, und er verliebte sich in ein Mädchen, das Clara hieß. Oh ja, ich erinnere mich ganz deutlich. Und obwohl Clara nichts mit ihm zu schaffen haben wollte, duldete sie doch auch nicht, dass ihre bucklige Schwester ihn bekam. Ich weiß nicht, warum Sie mir das erzählten. Das werden Sie selbst am besten wissen. Mir ist es gleichgültig, aber eifersüchtig werden Sie mich nicht machen, wenn das vielleicht Ihre Absicht sein sollte. Aber guter Gott, rief er, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Doch, antwortete sie. Sie meinen, ich würde mich so benehmen, wenn ich Sie eifersüchtig machen wollte? Mit einer 40-jährigen Dame hierher kommen, Sie fortgehen lassen, so wie Sie erscheinen? Sie müssen ja glauben, ich sei dumm. Ich weiß durchaus nicht, was Sie sind. Ich weiß nur, dass Sie sich bei mir eingeschlichen und mir die peinlichsten Stunden meines Lebens bereitet haben und dass ich mich nun selbst nicht mehr verstehe. Ich weiß nicht, ob Sie dumm sind. Ich weiß auch nicht, ob Sie verrückt sind. Das will ich gar nicht herausfinden. Mir ist es ganz gleichgültig, was Sie sind. Ja, das ist es wohl, sagte er. Warum sollte es mir auch nicht gleichgültig sein, fuhr sie fort, durch seine Nachgiebigkeit gereizt. Was in aller Welt habe ich mit Ihnen zu schaffen? Sie haben sich mir gegenüber schlecht betragen, und nun soll ich mich wohl obendrein noch mit Ihnen beschäftigen. Trotzdem erzählen Sie mir eine Geschichte voll von Andeutungen. Ich bin sicher, dass Sie mir das von Clara und deren Schwester nicht ohne Grund erzählten. Nein, ganz gewiss nicht. Aber warum verfolgen Sie mich? Ich meine nicht jetzt, in diesem Augenblick. Jetzt habe ich Sie ja aufgesucht. Aber sonst? Warum lassen Sie mich sonst nicht in Frieden? Und dass ich mich jetzt eine Minute hier aufgehalten habe und ein paar Worte mit Ihnen spreche, das legen Sie mir sicher so aus, als sei es mir sehr darum zu tun, als sei mir sehr viel daran gelegen. Liebes Fräulein Kieland, ich bilde mir nichts ein. Nicht? Aber ich weiß gar nicht, ob Sie die Wahrheit sagen. Nein, das weiß ich nicht. Ich zweifle an Ihnen, ich misstraue Ihnen und halte Sie für fähig, beinahe hätte ich gesagt, alles Mögliche zu tun. Es kann gut sein, dass ich jetzt ungerecht gegen Sie bin. Aber einmal habe doch wohl auch ich das Recht, Ihnen weh zu tun. Ich bin aller Ihrer Andeutungen und Pläne so müde. Er antwortete nichts, drehte sein Glas langsam auf dem Tisch. Als sie aber wiederholte, sie glaube ihm nicht, antwortete er nur, »Ja, das verdiene ich auch.« »Ja«, fuhr sie fort, »und ich glaube Ihnen auch fast gar nichts mehr. Sogar Ihre breiten Schultern kamen mir verdächtig vor. Ich dachte, dass Sie aus Watte sein könnten. Ich gestehe offen ein, dass ich vorhin in dem Zimmer dort Ihren Mantel untersuchte, ob die Schultern nicht ausgestopft seien. Und obwohl ich im Unrecht war und mit Ihren Schultern alles in Ordnung ist, bin ich doch misstrauisch, ich kann mir nicht helfen. Zum Beispiel würden Sie, da Sie nicht besonders groß sind, ohne Zweifel gern irgendein Mittel benutzen, sich ein paar Zoll größer zu machen, als Sie sind. Ich glaube bestimmt, Sie würden das tun, wenn es ein solches Mittel gäbe. Guter Gott, muss man denn nicht misstrauisch gegen Sie werden? Wer sind Sie eigentlich? Und warum sind Sie in diese Stadt gekommen? Sie sind ja nicht einmal unter Ihrem eigenen Namen hier. Sie heißen ja eigentlich Simonsen, recht und schlecht Simonsen. Das habe ich durch das Hotel gehört. Eine Dame soll Sie besucht haben, die Sie kannte und die Sie Simonsen anredete, ehe Sie es verhindern konnten. In der Stadt erzählt man, dass Sie sich damit belustigen, kleinen Jungen Zigarren zu schenken und dass Sie einen Skandal nach dem anderen auf der Straße hervorrufen. So sollen Sie ein Dienstmädchen, das Sie eines Tages auf dem Marktplatz trafen, gefragt haben. Ja, in Gegenwart vieler Menschen nach etwas gefragt haben. Aber trotz alledem finden Sie es ganz in Ordnung, mir Erklärungen zu machen und immer wieder meinen Weg zu kreuzen und... Es peinigt mich so unsäglich, dass Sie den Mut haben zu wagen.« Sie hielt inne. Ein Zucken um die Lippen verriet ihre Bewegung. Jedes Wort, das sie sprach, war heftig und erregt. Sie glaubte an das, was sie sagte, und nahm kein Blatt vor den Mund. Es entstand eine kleine Pause, dann antwortete er: »Sie haben recht, ich habe Sie viel geplagt. Es ist klar, wenn man einen Monat lang Tag für Tag jemand beobachtet, sich all seine Worte und alles, was er tut, merkt, so findet man irgendetwas, bei dem man einhaken kann. Die Stadt hier ist nicht groß. Ich falle in die Augen, man stolpert über mich. Wenn ich in Sicht komme, sind alle Blicke auf jeden meiner Finger gerichtet. Das ist nicht zu vermeiden. Und ich bin ja schließlich auch nicht so, wie ich sein sollte.« »Du lieber Gott«, sagte sie kurz und scharf, »natürlich beachtet man sie, nur deshalb so sehr, weil die Stadt so klein ist. Das ist selbstverständlich. In einer größeren Stadt würden sie ja nicht der Einzige sein, der die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht.« Das verletzte ihn. Was war er nun also in ihren Augen? Ein ganz gewöhnlicher fremder Mann in einer kleinen Stadt. Ein Mann, der nur deswegen beachtet wurde, weil er ein Fremder in dieser Stadt war und einen gelben Anzug trug. Ein wenig bitter meinte er, aber erzählt man denn nicht auch, dass ich einmal einen unzüchtigen Vers auf einen Grabstein geschrieben habe, auf Mina Meeks Grabstein, hat das noch keiner gesagt? Es ist ja wahr. Es ist auch wahr, dass ich in der Apotheke dieser Stadt gewesen bin und Medikamente gegen eine ekelhafte Krankheit verlangt habe, dass ich aber diese Medikamente nicht bekommen konnte, weil ich kein Rezept hatte. Und weil es mir gerade einfällt, hat Minute Ihnen nicht erzählt, dass ich ihn einmal mit 200 Kronen bestechen wollte, an meiner Stelle die Vaterschaft bei einem Kinde zu übernehmen? Ich könnte noch vieles hinzufügen. »Nein, das ist nicht nötig. Es ist schon genug«, antwortete sie trotzig. Und während ihre Augen kalt und hart wurden, erinnerte sie ihn an die falschen Telegramme, an den Reichtum, den er mit diesen vorgespiegelt hatte, an den Geigenkasten, mit dem er herumzog, obwohl er keine Geige hatte und auch nicht spielen konnte, erinnerte ihn an eine Sache nach der anderen, an alle seine Betrügereien, sogar an die Rettungsmedaille, die er seinem eigenen Geständnis zufolge auch nicht auf die ehrlichste Weise erworben hätte. Sie dachte an alles und schonte ihn nicht. Jede Kleinigkeit erhielt in diesem Augenblick Bedeutung für sie, und sie ließ ihn merken, dass sie von allen diesen schlimmen Streichen, von denen sie früher geglaubt hatte, sie seien nur erlogen, nun annehme, er habe sie wirklich begangen. Ja, er war ganz sicher ein frecher und zweideutiger Mensch. Und unter diesen Umständen, sagte sie, versuchen Sie trotzdem, mich zu überrumpeln und mich unruhig zu machen und wollen mich dazu bringen, Torheiten mit Ihnen zu begehen. Sie schämen sich nicht, Sie haben kein Herz für andere, nur für sich selbst. Sie reden und reden nur von sich. In diesem Augenblick wurde sie von Dr. Stenersen unterbrochen, der mit den Armen fuchtelnd vom Saal hereinkam und sehr beschäftigt war. Er hatte mit dem Basar zu tun und legte sich tüchtig ins Zeug. »Guten Abend, Herr Nagel«, rief er, »schönen Dank für neulich. Das war ein wilder Abend.« »Ach, hören Sie, Fräulein Kieland, Sie müssen sich bereithalten. Wir werden gleich die lebenden Bilder stellen.« Damit verschwand der Doktor wieder. Abermals wurde ein Musikstück gespielt und es entstand Unruhe im Saal. Dagny beugte sich vor und sah durch die Tür, dann wandte sie sich wieder zu Nagel und sagte, »Jetzt kommt Martha zurück.« Pause. »Hören Sie nicht, was ich sage?« »Doch«, entgegnete er geistesabwesend. Er sah nicht auf, drehte nur immer noch das volle Glas, ohne daraus zu trinken, und beugte den Kopf beinahe bis auf den Tisch hinunter. Spottend sagte sie, »Jetzt wird wieder gespielt, nicht wahr? Wenn man solche Musik hört, dann möchte man am liebsten in einem kleinen Abstand davon sitzen, in einem Seitenzimmer, die Hand der Geliebten in der seinen. Sagten Sie nicht einmal so? Ich glaube, es ist genau der gleiche Walzer von Lanner. Und wenn Martha jetzt kommt?« Nun aber schien sie auf einmal ihre Bosheit zu bereuen. Sie schwieg plötzlich, ein Funkeln schoss in ihren Augen auf und nervös rückte sie tiefer in ihren Stuhl zurück. Er saß immer noch mit gebeugtem Kopf da. Sie sah nur, wie seine Brust kurz und unregelmäßig atmete. Sie stand auf, nahm ihr Glas und wollte gerade etwas sagen, ein paar freundliche Worte zum Abschied, die ihm nicht wehtun sollten. Sie begann auch, »Ja, jetzt muss ich gehen.« Da sah er schnell zu ihr auf, erhob sich ebenfalls und nahm sein Glas. Sie tranken beide schweigend. Er zwang sich, nicht mit der Hand zu zittern. Sie konnte sehen, dass er um Fassung rang. Und dieser Mann, von dem sie eben geglaubt hatte, sie habe ihn vernichtet, durch ihren Spott zerschmettert, sagt plötzlich ganz höflich und gleichgültig: »Da fällt mir eben ein, gnädiges Fräulein, möchten Sie so freundlich sein? Ich sehe Sie ja wohl nicht mehr. Möchten Sie so freundlich sein und einmal bei Gelegenheit, wenn Sie an Ihren Verlobten schreiben, ihn an die beiden Hemden erinnern, die er Minute seiner Zeit versprochen hat, vor 2 Jahren. Ich bitte Sie zu verzeihen, dass ich mich in etwas einmische, was mich nichts angeht. Ich tue es auch nur Minute zulieb. Ich hoffe, Sie entschuldigen meine Kühnheit. Sagen Sie, es seien 2 Wollhemden, dann erinnert er sich daran.« Einen Augenblick war sie vollständig überrascht. Ihr Mund stand offen. Und sie sah ihn an, fand keine Worte und vergaß sogar, das Glas auf den Tisch zu stellen. Das dauerte eine ganze Minute. Dann aber fasste sie sich wieder, warf ihm einen wütenden Blick zu, in ihren Augen stand eine vernichtende Antwort und sie wandte ihm plötzlich den Rücken. Als sie ging, stellte sie das Glas hart auf einen Tisch neben der Tür. Sie verschwand im Saal. Sie schien gar nicht mehr daran zu denken, dass der Bevollmächtigte und der Adjunkt noch an der gleichen Stelle saßen und auf sie warteten. Nagel setzte sich wieder. Ganz zusammengesunken saß er da. Als Martha kam, sprang er auf. Ein dankbarer Blick leuchtete in seinem Gesicht auf, und er stellte einen Stuhl für sie zurecht. »Wie gut Sie sind«, sagte er. »Setzen Sie sich hierher. Ich will ganz aufmerksam sein. Wenn Sie wollen, werde ich Ihnen eine ganze Welt von Geschichten erzählen. Sie sollen sehen, wie gut ich Sie unterhalten werde, wenn Sie sich nur hersetzen. Kommen Sie also. Ja, Sie dürfen heimgehen, wann Sie wollen, und ich werde Sie begleiten, nicht wahr? Ich will Ihnen niemals Unannehmlichkeiten bereiten, niemals. Wollen Sie nicht ein klein, winziges Glas trinken? Ich will Ihnen etwas Lustiges erzählen, und Sie werden wieder lachen müssen. Wie schön ist es, Sie lachen zu hören, Sie, die Sie immer so ernst sind. War es nicht sehr nett im Saal, nicht? Wir wollen lieber eine Weile hier sitzen bleiben. Es ist auch so warm drin. Setzen Sie sich also.« Und Martha zögerte, setzte sich aber doch.